Im nächsten jetzt noch ein Grad komplizierter, wenn man so will. Wie viele Willen sind in Jesus Christus? In Jesus Christus sind zwei Willen. Der eine ist göttlich, der andere menschlich. Weil der Wille natürlich zur Natur gehört. Zur menschlichen Natur, menschlicher Wille, zur göttlichen Natur, der göttliche Wille. Und es eben verschiedene Häresien gegeben, die behauptet haben, bis heute behaupten, da gibt es ja sehr viele Monophysiten, eine einzige Natur in Jesus Christus, von ihrem Griechischen her, die Kopten und sehr, sehr viele heretische, schismatische Christen im Osten. Nestorius, Patriarch von Konstantinopel, der diese Häresie vor allem verbreitet hat, sehr früh, und dann sich das nochmal verfeinert sozusagen, dann gibt es den Monothelismus, Thelema, der Wille, dass Jesus Christus nur einen Willen gegeben hätte, das war dann im 7. Jahrhundert, die ganze Geschichte von Papst Honorius dranhängt, der hier nicht klar genug die Dinge gesagt hat, beziehungsweise klargestellt hat, sagt an sich nichts Irrtümliches, nichts Heretisches in seinem Briefwechsel mit diesem Patriarch von Konstantinopel, später Sergius. Aber er hat die Sache nicht ernsthaft genug auf den Grund gegangen und hat deswegen die Heresie des Monothelismus grassieren lassen. Das ist ein bisschen abgeschwächten Form hier abgehandelt hat und auch, was am schlimmsten war, die Streitereien sozusagen über ein oder zwei Wirkungen in Jesus Christus, also Willen schlussendlich in Jesus Christus verboten hat. Weil er gesagt hat, er ist ja so weit gegangen zu sagen, das sind nur grammatikalische Streitigkeiten, weil er eben der Sache nicht wirklich auf den Grund gegangen ist und die rechtgläubigen Patriarchen von Jerusalem vor allem der Luft hat hängen lassen. Deswegen ist auch später verurteilt worden von dem Konzil und auch von seiner späteren Nachfolger, dem heiligen Leo II., aber nicht als Heretiker, wie das heute behauptet wird, unter anderem auch von der Piusbruderschaft immer wieder die Heresie begünstigt durch sein nachlässiges Wirken. Und das hat mit dieser Heresie zu tun, ob es in Jesus Christus einen oder zwei Willen gegeben hat. Das ist dann relativ schnell vorbei gewesen, also es hat noch den Tod mehrerer Päpste nach sich gezogen, weil im östlichen Reich dann diese Irrlehre zum Reichsdogma, zum Reichsgesetz geworden ist, zu einem Kaiser, der sehr despotisch, tyrannisch geherrscht hat und deswegen auch mehrere Päpste noch verfolgt hat, den heiligen Martinus den Ersten, etwa, den wir am Tag nach dem heiligen Martin von Tours feiern, am 12. November, der ist damals dann zum Märtyrer geworden. Aber sein Nachfolger und Sohn, Konstantius IV., der hat es dann bereinigt, schlussendlich. Im Libanon, die libanesischen Christen haben diese Irrlehre dann noch bis zu den Kreuzzügen ins 12. Jahrhundert behalten und sich erst dann wieder mit der Kirche versöhnt, die Maroniten. Also 500 Jahre lang diese Lehre weiterbehalten. Das waren die einzigen dann noch. Monophysiten gibt es bis heute noch sehr viele, wie gesagt, sehr, sehr viele.